Tamam, şey zaman. Erkek mi kız mı? seçkin heute der ständige als für sie und werde das Erstgespräch mit ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Mario Leber. Ich buchstabiere mal eben LEBER. Richtig, oder? Ja, wie Herz, Leber, Milz, Ja, Leber, ja. Ihre Vorname Mario. Ja, Sie haben recht, Wie Herr alt Doktor. sind Sie, Herr Leber? Ich bin ja 62. Ihr Geburtsdatum bitte. Ja, 8. März 1963 bin ich am geboren, ja. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ich bin 1,77 Meter. Ihr Gewicht bitte. 98 Kilogramm wiege ich. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin, Herr Leber? Ja, ich habe einen Hausarzt, heißt Wolfgang Stein. Ein Doppelname, oder? Nein, Wolfgang, Vorname, Stein, Nachname. Stein. Herr Stein. Was führt Sie heute zu uns, Herr Leber? Ja, Herr Doktor, ja, normalerweise komme ich hier nicht, möchte ich nicht kommen, aber mein Freund hat mir besonders empfohlen, zu Ihnen besuchen. Seit 2 Monaten habe ich ein Geschwür. Das tut nicht weh für mich. Es ist nicht wichtig, aber mein Freund hat mir besonders gesagt, zu besuchen. In der Unterlippe habe ich einen Geschwür. Seit 2 oder 3 Monaten. Seit 2 Monaten. Blut es manchmal Ja, oder nicht? manchmal, wenn ich jucke, manchmal juckt es und wenn ich jucke, es blutet. Wenn ich saure esse, Beispiel Zitrone, habe ich ein brennendes Gefühl in der Lippe. Es tut nicht weh normalerweise. Aber besonders es stört mir Kosmetikprobleme habe ich. Deswegen. Wenn Sie saures Essen gegessen haben, spüren Sie Schmerzen, oder? Ja. Normalerweise ich Normalerweise spüre nicht. haben Sie keine Schmerzen. Ja. Gibt es irgendwelche Auslöser dafür, für die Geschwür? Ich weiß nicht, es war normalerweise klein. Haben Sie gebissen, vielleicht? Ja, ich erinnere mich nicht, aber vielleicht. Manchmal, ja, ich erinnere mich nicht, aber es war zuerst klein und dünn, aber im Verlauf der Zeit Groß es geworden. sich ja, vergrößert und ein bisschen dick geworden. Welche Farbe hat es? Ja, das ist wie braun, dunkelrot. Das ist gemischt, mehrfarbig, ich kann sagen. Haben Sie noch andere Beschwerden, Herr Leber? Haben Sie geschwollen, haben Sie Vergrößerung oder Knoten im Hals bemerkt? Nein, habe ich nicht bemerkt, aber ich huste regelmäßig. Seit besonders 2 Jahren habe ich Husten und gelblich und schleimig Auswurf auch habe ich. Haben Sie bestimmte Lungenerkrankungen? Bestimmte Lungenerkrankung normalerweise hatte ich nicht, aber ich huste manchmal. Das ist normal, denke ich. Ich rauche sehr viel. Sufil, Seit wann? deswegen Seit wann rauchen Sie? ja seit 40 Jahren, Herr Doktor. 40 Jahre. Wie viele Zigaretten rauchen Sie täglich? Ja, seit 20 Jahren habe ich mein Zigarettenkonsum reduziert. Seit 20 Jahren ein Schachtel rauche ich. Vorher? Bevor hatte ich zwei Schachtel geraucht, 20 Jahre lang. Haben Sie Zahnfleischprobleme oder Zähneprobleme? Zahnprobleme? Ja, meine Zähne sind nicht sauber, Herr Doktor. Ich kümmere mich um nicht gut, denke ich. Ich bin ledig und ich bin allein Mann, deswegen weiß ich nicht, ja. Richtig. Haben Sie Herzrasen oder Dyspnoe? Ja, nicht so. Wenn ich sehr hoch Treppe steigen, manchmal habe ich Atemnot, aber nicht sehr schwer. Aber seit 2 oder einem Monat fühle ich mich fiebrig, aber ich habe nicht gemessen. Fiebrig. Haben Sie Und Schüttelfrost? Stellfrost habe ich nicht. Aber manche nachts schwitze ich, als ich geduscht habe. Wie geduscht habe? Ja, wie ich geduscht habe, Seit ja. wann haben Sie das? Ja, seit einem Monat. Waren Sie deswegen, ich meine wegen des Geschirrs beim Arzt? Nein, erstmal. Haben Sie dagegen Dagegen. irgendwelche Medikamente genommen? Nein, nein, ich habe nicht. Verstehe. Ist Ihnen übel? Nein, aber obwohl ich esse sehr gut, habe ich 12 Kilo abgenommen im letzten Jahr, In einem Jahr, in meinen Sie. einem Jahr, ja. Aber haben Sie keine Inappetenz oder wenig Nein, Appetit? ich esse alles, denke ich, ja. Aber ich habe abgenommen. Mussten Sie sich übergeben, Herr Leber? Nein, nein, habe ich keine Übelkeit oder habe ich nicht erbrochen. Wie ist es mit Stuhlgang und Wasserlassen? Ja, das ist ganz normal, aber ich leide unter Verstopfung seit mehreren Jahren. Ich weiß nicht. Was nehmen Sie dagegen? Ja, ich esse Pfirsche oder ja. Sie essen Obst. Ja, Obst und Saft trinke ich. Gut. Hat es Ihnen geholfen? Manchmal geholfen, manchmal nicht. Haben Sie Schlafstörungen, Herr Leber? Können Sie gut schlafen? Ja, seit einem Monat, ja, habe ich Schlafstörung, ja. Ich kann nicht einschlafen. Ich muss, Wegen Nachschweiß, oder? ja, weiß ich nicht. Ich muss 1 oder 2 Stunden versuchen zu schlafen. Haben Sie Einschlafstörungen? Ja. Haben Sie Stress im Leben? Ja, ich bin allein, deswegen habe ich Stress, ja. Haben Sie Schluckbeschwerden, Herr Leber? Schluckbeschwerden habe ich nicht bemerkt. Ihnen Heiserkeit aufgefallen? Ja, manchmal, wenn ich Grippe habe, habe ich Heiserkeit, aber jetzt nicht. Gut, alles klar. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, ich leide seit 20 Jahren Zuckerkrankheit. Und ich spritze sechs Einheiten Insulin morgens. Einmal täglich, oder? Ja, und ich nehme Metformin zweimal täglich. Wann spritzen Sie? Am Morgens oder abends? Ich glaube abends. Ja, abends spritze ich. Und Metformin, in welcher Dosis nehmen Sie 1000 das? Milligramm. 1000. Ja, zweimal. Zweimal. Morgens und abends, oder? Ja. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Ja, viel Herr Doktor, viel ja. Ich habe Was auch haben Sie noch Bluthochdruck. erlebt? Bluthochdruck, ich habe viel Herzerkrankung, ich habe zweimal Herzinfarkt gehabt. Tut mir leid Deswegen zu habe ich hören. zwei Stents bekommen. Zweistand. Wurde bei Ihnen ein Angio durchgeführt, Ja, oder? zweimal wurde Angio eingeführt, Angiografie. Wegen an Herzinfarkt, wegen des Ja, Herzens. ja. Ja. Am Seit wann haben Sie 2004 bu Ach, Entschuldigung. und 2015 habe ich zweimal Herzinfarkt bekommen. Tut mir leid zu hören, Herr Leber. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Ja, seit über 10 Jahren, ja. Was meinen Sie damit? 15 oder 17? Ja, vielleicht 12 Jahre. Ich 12 weiß Jahre. nicht. Was nehmen Sie dagegen? Ramipril nehme ich. Ramipril. In welcher Dosis das? Ja, ich erinnere mich, Herr Doktor, nicht. Ja, Wie mein oft Medikament nehmen? ist zu Hause. Okay, ich kann Ihr Hausarzt nachfragen. Machen Sie sich Okay. deswegen keine Sorgen. Okay, Herr Doktor. Was nehmen Sie gegen Herzprobleme, gegen Herzkrankungen? Sie haben zwei Stent bekommen. Ja, ich nehme regelmäßig Coraspin. Coraspin. 100 Milligramm, oder? Ja. Und Belokzug. Eloxok. Ja. Welche Dosis, wissen Sie das? 50 Milligramm. 50. Ja, 50 Milligramm täglich. Besuchen Sie Ihr Kardiolog regelmäßig? Ja, ich besuche vor, ich habe vor 6 Monaten besucht, ja. Außer Angio, wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich habe keine andere Operation gehabt. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten, Herr Leber? Ich habe keine Allergie, aber ich kann nicht Milchprodukte essen. Wie reagieren Sie darauf? Mit Bauchschmerzen. Trinken Sie Alkohol, Herr Leber? Ja, ich trinke jeden Abend ein klein Glas Sekt, gut zu schlafen. Schlafen. Was meinen Sie, ein kleines Glas? Halbe Glas, oder? Ja, vielleicht halbe Klasse, das kann sein. Sekt. Ja. Seit wann trinken Sie? Ja, seit Jahren, 30 Jahren vielleicht. 30 Jahre. Bitte nehmen Sie die folgende Frage nicht persönlich. Aus medizinischen Gründen fragen wir immer: Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Nein, Herr Doktor, jetzt nehme ich nicht oder brauche ich nicht. Ich freut mich, Herr Leber. Sie sind ledig und Sie leben allein. Haben Sie Kinder? Nein, habe ich nicht. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Rentner, Frührentner aber, wegen Hm. Erkrankungen Herzerkrankung, vor 5 Jahren. oder? Bin ich Rentner gegangen, ja. ich war Büroangestellter. Büroangestellt. İşte. Gibt es chronische Erkrankungen in Ihrer Familie? Ihr Vater, Ihre Mutter? Ja, mein Vater ist vor 2 Jahren an Herzinfarkt gestorben. Mein sehr Beileid, Herr Leber. Aber meine Mutter ist ganz gesund, Herr Doktor. Gut zu hören. Wie Deutschmotor. Hat er noch andere chronische Erkrankungen? Wie? Ja, ich habe auch einen Bruder. Ich hatte Bruder. Er ist vor 10 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Mein sehr Beileid. Oder. Kann ich auch ein Krebs Wie alt haben? war er? Könnten Sie es wiederholen? Wie bitte, Herr Leber? Ja, kann ich auch ein Lungenkrebs haben, Herr Doktor? Ich huste auch. Warum denken Sie an Schlimmsten, Herr Leber? Bitte Ja, denken Sie an Schlimmsten. mein Bruder ist mit 40 gestorben. 40 Jahren. Tut mir leid zu hören, Herr Leber. Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen. Das ist Anamnesegespräch. Danach werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen und Laboruntersuchung und apparative Untersuchung würde ich durchführen. Dann können wir entscheiden, Herr Leber. Okay, Herr Doktor, ich habe Angst natürlich. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen, bitte. Wir tun alles für Sie. Sind Vielen Sie Dank. vollständig geimpft? Ja, ich weiß nicht, Herr Doktor, es war sehr, sehr früh. Ich weiß nicht, ich habe keine Impfung Mappe dabei. Gegen Covid-19 zum Beispiel? Ja, ich habe Covid-Impfungen gehabt, ja. Und ge Kinderkrankheit? Als sie Kind war, bekommen Sie Spritze? Ja, denke ich schon, aber ich weiß nicht, ob genau Das war alles, vollständig. Herr Leber. Besuchen Sie Ihr Hausarzt regelmäßig? Ja, ich besuche vielmal pro Jahr. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, nein, nein. Haben Sie noch weitere Beschwerden, Herr Leber? Ja, das sieht sehr schlecht aus. Meine Lippe sieht sehr schlecht aus. Können Sie das entnehmen, oder? Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen, Herr Leber. Oder eine Salbe, gibt es eine Salbe für mein Geschwür? Ich Ja, möchte. jetzt werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen und gegebenenfalls werde ich ein Gewebeprobe entnehmen. Warum körperliche Untersuchung? Ich habe nur ein Geschwür in der Aber Lippe. Sie klagen über Husten und Gewichtverlust. Wir sollten eine Untersuchung durchführen. Okay, Sie sind Arzt, Herr Doktor. Sie Ja, ich wissen bin besser Arzt. als ich. Ich entscheide das. Okay, Herr Doktor. Ich vertraue Ihnen, ja. Ja, bitte machen Sie sich deswegen keine Sorge. Wir sind für Sie da. Muss ich im Krankenhaus bleiben oder kann ich Bleiben Sie nach hier. Hause gehen? Nun werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen. Okay, Herr Doktor. Einverstanden. Vielen Dank. Gerne. Guten Tag, Herr. Ich würde Ihnen einen Patienten vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe. Hätten Sie kurz Zeit? Ja, bitteschön. Es handelt sich um Mario Leber, einen 62-jährigen Patienten, geboren am 8.3.1963, 1,77 Meter groß, 98 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seit 2 Monaten bestehenden, zunehmenden, allmählich aufgetretenen Geschwür oder Ulkus in der unteren Lippen. klagte oder als Begleitsymptomen liegen Pruritus vor, er beschreibe das Geschwür habe braun und dunkelfarbige, und wenn er saures Lebensmittel gegessen habe, das Geschwür blutet es, oder blutet es. Die Frage nach Halsödema oder Knoten, Tachykardie, Dyspnoe, Heiserkeit oder Dysphonie, Dysphagie wurde verneint. Er klagte über Zahnprobleme, das heißt, das könnte Gingivitis sein, und chronische Zähneprobleme. Er berichtete, dass die Beschwerden im Laufe der Zeit schlimmer geworden sind. Die vegetative Anamnese, in der vegetative Anamnese sind folgende Beschwerden bekannt: Fieber, er habe es nicht gemessen, Nachtschweiß seit einem Monat, Gewichtverlust in einem Jahr 12 Kilogramm hat er Gewicht abgenommen, und Stuhlgang, er leidet seit 2 Jahren an Stuhlgang, und sowie Insomnie seit einem Monat, Typform Einschlafstörung. An Vorerkrankungen leidet er seit 20 Jahren an Diabetes mellitus. Dagegen nimmt er Metformin 100 Milligramm zweimal täglich ein und Insulin 6 Einheit täglich. Sowie leidet er seit 20 Jahren an arterieller Hypertonie. Dagegen nimmt er Ramipril, die Dosis nicht erinnerlich ein. Er hatte zweimal Herzinfarkt. Dagegen nimmt er Belosok 50 Milligramm täglich ein und Coraspin 100 Milligramm täglich einnehmen. Bei ihm wurde wegen des Herzinfarkts zweimal Angiokatheter durchgeführt. Er habe zwei Stent erhalten. Er habe ein Unterverträglichkeit gegen Mischprodukte. Gegen Mischprodukte, die sich mit Abdominalgie äußert. Er ist Raucher, er rauche seit 40 Jahren. Seit 20 Jahren rauche er ein Schachtel Zigaretten täglich. Davor rauche er zwei Schachtel Zigaretten täglich. Er trinke seit ungefähr 30 Jahren ein Glas Sekt täglich. Drogenkonsum wurde verneint. Er ist ledig, er lebt allein, er hat keinen Kinder. Er ist im Rentner, er ist Frührentner wegen Erkrankungen, hochwahrscheinlich wegen des Herzinfarkts. In der Familienanamnese fand sich, die Mutter ist gesund. Der Vater ist vor 2 Jahren an Herzinfarkt verstorben. Der Bruder ist mit 40 Jahren an Lungenkrebs verstorben. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Lippenkarzinom, dafür spricht bestehender Ulkus oder Geschwür im unteren Lips, in der unteren Lips. Und er hat er leidet an Gingivitis und Zähneprobleme und in Familienvorgeschichte ist der Bruder an Lungenkrebs verstorben und er ist Raucher, er ist Kettenraucher hochwahrscheinlich. Differentialdiagnostisch kommen Aftös-Läsion, Aft und was könnte sein? In Betracht oder Denkt es an Herpes labialis bei diesem Patienten? wie bitte, Herr? Denken Sie an Herpes labialis als Differentialdiagnose bei diesem Patienten? In der Regel dauert Herpes labialis nicht 2 Monate, deswegen habe ich es nicht Gedanken. Mhm, okay. Zur Diagnostik würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Dabei achte ich auf Halsknoten, Halsvergrößerung und mögliche Organomegalie im Bauch. Zur weiteren Diagnostik würde ich Laboruntersuchungen durchführen, um Blutbild, Entzündungswerte und Thyroidwerte, zum Beispiel TSH, T4, T3, Leber- und Nierenwerte zu bestimmen. Zur weiteren Abklärung würde ich apparative Diagnostik durchführen. Dabei würde ich Röntgen Thorax veranlassen, weil er Husten hat, um eine mögliche Pneumonie oder um eine mögliche Metastasen auszuschließen. Würde ich Ultraschall des Hals durchführen, um eine mögliche Knoten oder vergrößerte Schilddrüse auszuschließen. Und um meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich Gewebeprobe entnehmen, möglich ist, sollte ich ein extirpationell Biopsie durchführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich ein HNO-Konzil veranlassen, um die Therapie zu optimieren. Ja, in diesem Fall Therapie ist Therapiemöglichkeiten ist chirurgische, totale chirurgische Entfernung und zugehörigen Lymphknoten. Ja, Okay. das war alles, aber jetzt Vielen ich. Dank für diese gute Vorstellung. Okay. Welche Risikofaktoren kennen Sie bei einer Lippenkarzinom? Gingivitis, Zähneprobleme, Zahn oder Zähne, ich bin mir nicht sicher, Zahnprobleme, Nikotinabusus, genetische Veranlagerung und chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie. Ich kenne diese, Herr Oberst. Okay, also ist UV-Exposition ein Risikofaktor für eine Lippenkarzinom? Ja, Chronisch besonders. wir erwarten Plattensquamös, Plattenepithelialkarzinom. Deswegen Ultraviole ist als Risikofaktoren zählen. Welche Berufe können Sie als Risikofaktoren nennen? Zum Beispiel? Zum Beispiel Bauleiter, Bauarbeiter, Arbeiter. in der Straße arbeiten. Genau, also Gärtner zum Beispiel, ja, oder Fischermann zum Beispiel. Also ja. Ja. Okay, gut. Also Nikotinkonsum und Alkoholkonsum ist auch sehr wichtig. Sie haben schon gesagt. Sehr gut. Welche Lokalisation erwarten Sie am meisten? Unterlippen oder Am meisten erwartet Oberlippen? Unterlippen. Warum? Oberlippen Adenokarzinom, Unterlippen Plattenepithelialkarzinom erwarte ich. Warum Und so? ultraviolet betrifft Exposition, ja, Sie können sagen, ja, genau. Also ist mehr am Unterlippen, genau. Okay, also also wie würden Sie die Therapie planen bei diesem Patienten? Nochmal bitte. Ich würde so schnell wie möglich ein HNO-Konzil veranlassen, um die Therapie zu optimieren. Und zuerst sollten wir Lymphknoten mit Invasion oder Lymphknotenwachstum beurteilen und eine mögliche Metastase darstellen. Deswegen würde ich CT Thorax und CT Hals durchführen. Gegebenenfalls würde ich ein PET-CT durchführen, um eine Metastase zu darstellen, darzustellen. Okay, gut. Also bei fortgeschrittenem Stadium sollen wir eine Radiotherapie manchmal gegebenenfalls. Ja, wenn ein Invasion oder Metastase gibt es oder keine Metastase es gibt, sollten wir operative Entfernung durchführen. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie eine Halssonographie durchführen. Könnten Sie bitte Halssonographie erklären? Ja, Sonografie ist eine bildgebende Untersuchung mit der Hilfe von Ultraschall. Wir können Weichgewebe beurteilen. Das Gerät hat Schallkopf und ein Monitor. Schallkopf gibt eine Ultraschall und aufnimmt die Antwort. Wir können Halsgewebe oder Bauch in dieser Methode beurteilen. Es ist eine schmerzfreie Methode. Vor der Untersuchung sollte der Patient oder die Patientin nicht vorbereiten. Und nach der Untersuchung der Patient oder die Patientin kann seine gewöhnten Alltag fortsetzen. Und es gibt keine Komplikation, Herr Oberst. Okay, vielen Dank, Herr Kollege. Bitte gehen Sie zum Infodesk und nehmen Sie Ihr Zertifikat. Gratulation. Vielen Dank. Eine neue Patientin aufgenommen. Ich würde Ihnen gerne den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Bitte schön. Ja. Es handelt sich um Herrn Mario Leber. Er ist 62 Jahre alt, 1,77 Meter groß, 98 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Monaten bestehenden Ulkus in der Oberlippe vor. Dem Patient sofort gesinnt die Beschwerden im Verlauf der Zeit immer größer und dicker geworden. Des Weiteren erwähnt dass er hat beim Jucken eine Blutung und beim scharfen Essen ein brennendes Gefühl bemerkt. Der Patient ist deswegen nicht an der Arzt gewesen. Er hat dagegen keine Medikamente eingenommen. Der Patient berichtet über eine Gewichtabnahme von 2 Kilogramm innerhalb von 1 Jahr. Die Beschwerden gehen mit Pyrexie und Nachtschweiß einher. Die vegetative Anamnese hat Folgendes ergeben: Belastung abhängige Dyspnoe, Tussis mit gelbliche Schleime, Schuppetung, Obstipation und Insomnie. Anfor Erkrankungen nannte er seit 20 Jahren bestehende Diabetes mellitus. Dagegen nimmt er Metformin 1000 Milligramm zweimal täglich und Insulin abend ein. Außerdem hat er seit 20 Jahren arterielle Hypertonie. Dagegen nimmt er Ramipril-Tablet, Coraspin 100 Milligramm, 100 Milligramm ein. Der Patient, Entschuldigung. Der Patient hat zweimal Myokardinfarktus. Der Patient hatte zweimal Myokardinfarktus und es wurde bei ihm Angio zweimal durchgeführt und der Patient wurde mit Einstent behandelt. Der Patient nimmt außerdem nimmt der Patient Benoxol 40 Milligramm ein. Der Patient hat Milchprodukteallergie wie Laktoseintoleranz, die äußert sich Bauchschmerzen, Abdominalschmerzen. Der Patient ist Raucher. Seit 20 Jahren hat Zigarette 20 Jahren lange hat er 2 Schachtel Zigarette geraucht und 2 Jahren lange hat er 1 Schachtel Zigarette geraucht. Er trinke ein Glas Sekt täglich. Drogenkonsum würde verneint. Im Besuch auf Familienanamnese teilt er mit, der Vater mit vor 2 Jahren an Myokardinfarktus verstorben. Die Mutter ist gesund. Der Bruder ist vor 8 Jahren an Bronchialkarzinom verstorben. Er ist Rentner, aber er ist früher als Angestellter gearbeitet. Er hat Stress, er ist ledig und wohnt alleine. Er hat keine Kinder. Ich gehe von einem Verdacht auf Lippenkarzinom aus, der Patient dafür typische Symptome aufweist. Der Patient hat chronische Lippenulkus und der Patient hat chronische Lippenulkus und der Patient hat viele Risikofaktoren, wie der Patient ist Raucher und hat chronische Gingivitis und Zahn Probleme. Dafür diese Suppression für Lippenkarzinom. als diğer diferansiyel diagnoze common auch herpes infeksiyon, pils infeksiyon und Verletzungen in Betracht. Meine Verdacht zu bestätigen, werde ich den Patienten zunächst die Vitalparameter überwachen, dann werde ich den Patienten körperliche Untersuchung, körperliche Untersuchung durchführen. Dabei werde ich die Lippe palpieren, ob es eine Knoten oder Schwellungen gibt. Außerdem werde ich den Patient Hals palpieren. Dabei achte ich darauf, ob es Knoten oder Schwellungen gibt. Neben die körperliche Untersuchung wären Laboruntersuchungen sinnvoll, um eine umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei würde ich Blutbild, BSG, CRP, Elektrolyte, serologische Test wie Herpes und Syphilis bestimmen lassen. Außerdem werde ich dem Patienten eine Probe Gewebe entnehmen für Laboruntersuchungen. Gegebenenfalls werde ich dem Patienten CT veranlassen, um mögliche Metastasen zu beurteilen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich den Patienten ambulante aufnehmen. Dann werde ich den Patienten HNO oder chirurgische Konsil anordnen, um meine Therapie des Patienten zu optimieren. Therapie des Patienten ist abhängig von Stadium des Tumors. Erste Therapie ist operative Behandlung, aber abhängig vom Stadium des Tumors. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich mit den geplanten Untersuchungen fortfahren, Herr Oberarzt. Herr Kollegin, würden Sie in diesem Fall ein EKG schreiben? Ich werde dem Patienten EKG schreiben, weil der Patient hat belastungsabhängige Atemnot. Um diese Probleme auszuschließen, werde ich dem Patienten EKG schreiben. Wie können Sie Herpes simplex ausschließen? Anamnestisch ist nicht typisch für Herpes-Infektionen. Der Patient hat mir gesagt, die Beschwerden ist dauerhaft, aber um diese Probleme auszuschließen, werde ich eine serologische Test für Herpes simplex, Immunglobulin M oder Immunglobulin G, Herr Oberarzt. Welche Hautkrebs denken Sie in diesem Fall? Ich habe nicht ganz verstanden. Welche Hautkrebs in diesem Fall denken Sie? Ich denke nicht basal Karzinoma. Ich denke, ich habe vergessen. Ich bin Dermatologe, ja. Weißcell Krebs oder Schwarzcell Krebs? Ja, Schwarze nein, nein, Krebs. Schwarzer Krebs. Schwarze Krebs. Epidermoid Karzinoma, ich denke. Okay. Können wir ein Squamous Cell Karzinom Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich eine Probegewebe entnehmen. Mit der Laboruntersuchung werde ich meine Diagnose bestätigen. diagnostizieren? Herr Squamous Cell hat Squamous Ja, das Karzinoma kann Metastas machen. Besonders Halsknoten und vielleicht Lungenmetastasen, ja. Wie können wir ein Metastas diagnostizieren? Ja, Metastase zu verteilen, werde ich Sintigrafi durchführen. O da. O da MRT und Gibt es besondere kompütörize tomografi für bu ya ya metastazın? ya ya ich weiß, aber ich habe jetzt vergessen, Herr Pozitron Oberarzt. emisyon Pozisyoner emisyon tomografi. PET-CT. PET-CT, ya PET-CT, ya. PET-CT, pozisyon Ya, pozisyoner emisyon pozisyon. tomografi. Wie arbeitet pozisyon emisyon Pozisyon emisyon tomografi ist zwei Untersuchungsmethode und aber ich habe nicht jetzt erklären. Mithilfe dieser Untersuchung können Ja, wir histokomplexe nach Erkrankungen der oder Metastasen Simülation werde ich beurteilen. diese Thema recherchieren, Herr Oberarzt. Okay. Würden Sie in diesem Fall Halssonografie durchführen? Und warum? Halssonografie. Ja, es wäre sinnvoll, eine Halssonografie durchführen, mögliche Metastasen auszuschließen. Was erwarten Sie bei der Sonografie im Hals? Ja, ich erwarte Verengung der Haut, Hals Gefäße Von Lymphknoten. oder Lymphknoten, ja, oder Lymphknoten, ja, oder Schwellungen oder Mikrotümöre vielleicht. Erwarten Sie in diesem Fall vergrößerte Schilddrüse? Ja, es ist möglich, wenn es eine Metastas in Schilddrüse gibt, erwarte ich Schilddrüse Vergrößerung, Herr Oberarzt. Erwarten Sie in diesem Fall auch feste Knoten im Schilddrüse? Feste Knoten. Ja, wenn ich feste Knoten palpieren, ja, es ist seit einer Metastase. Okay, ich habe alle Fragen gestellt, Herr Kollegen. Bitte gehen Sie unser Infodesk und nehmen Sie Ihre Zertifikat. Dankeschön, Herr Oberarzt. Patienten aufgenommen. Ich möchte ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie gerade Zeit? Ja, ich kenne. Ja, ich berichte über den 62-jährigen Patienten Herrn Mario Leber, der 1,77 Meter groß ist und 98 Kilogramm wiegt. Der Patient stellte sich bei uns heute bei uns seit 2 Monaten bestehenden, langsam progredierenden Läsionen an der Unterlippe vor. Die die Läsion hat eine blutende Oberfläche und dem Patienten zufolge ist die Läsion klein angefangen mit im Verlauf der Zeit groß geworden. Außerdem klagte er über Fieber bis 38 Grad und auch nächtliche Hyperhidrose. Der Patient hat 12 Kilogramm im letzten Jahr abgenommen. Fragen nach Inappetenz, Dyspnoe, Tachykardie, Dysrhythmie und Diarrhoe wurden verneint. Er klagte auch über Husten seit 2 Jahren mit gelblicher und schleimiger Auswurf. An Vorerkrankungen die Vorerkrankungen ergab Typ 2 Diabetes mellitus seit 20 Jahren, arterielle Hypertonie seit 12 Jahren. Und der Patient hat zweimal an Herzinfarkt erlitten. Und zweimal wurde er mit Stent behandelt. Er nimmt regelmäßig Metformin 1000 Milligramm morgens und abends und spritzt 6 Einheiten Insulin abends und Ramipril morgens und abends, Coraspin 100 Milligramm morgens, Beloxok 50 Milligramm morgens. Der Patient Dosierung von Ramipril nicht, deswegen die Dosierung sollte geklärt werden. Voroperationen sind unauffällig bis auf Stent bekommen oder bis auf Stentbehandlung. Er hat Laktoseintoleranz, die sich mit abdominal Schmerzen äußert. Er ist vollständig geimpft und die Reiseanamnese wurde verneint. Er raucht 60 Packung Jahr Zigaretten und trinkt halb Glas Sekt abends. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese gab er an, dass sein Vater vor 2 Jahren Myokardial Infarktus gestorben und sein Bruder an vor 10 Jahren Bronchialkarzinom gestorben. Seine Mutter ist gesund. Er ist Frührentner wegen chronischer Erkrankungen, aber er hat als Büroangestellter gearbeitet. Er hat keine Kinder. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf squamous cell Lippenkarzinom hin. Differentialdiagnostisch kommen Herpes simplex und basoselüler Karzinom in Betracht. Um mein Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten zuerst körperlich untersuchen. Ich achte, ja, ich palpiere ganz hals, ob ein vergrößerte Lymphknoten oder Lymphadenomegalie gibt, ob es einen Lymphadenomegalie gibt. Und ich höre die Lungen ab, ob mögliche Lungenkarzinom auszuschließen, ja, oder Lungenbefunde zu finden. Er hat ja stark Raucher, er ist stark Raucher, deswegen ich möchte auch Lungen ja Lungen Bronchialkarzinom. abhören und ich werde ganz Körper untersuchen, ob einige Befunde gibt. Ich würde den Patienten ambulant behandeln. Die allgemeine Zustand ist zurzeit gut, meiner Meinung nach. Und ich würde gerne auch ein Ultraschall des Hals durchführen, um mögliche Lymphknoten zu bestätigen und Röntgen des Thorax, zwei Ebenen, werde ich auch durchführen, um mögliche Lungenpathologie, Lungenkrebs auszuschließen. Natürlich würde ich auch Blut abnehmen, ja, kleines Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte würde ich bestimmen lassen und anschließend würde ich ein Gewebeprobe entnehmen, um die genaue Diagnose zu stellen. Okay, in Therapie. Therapie ist abhängig von die Diagnose von der Diagnose, wenn ist es ein squamous cell Karzinom, müssen wir und auch abhängig von Stadium, wenn es ist örtliche Karzinom, wir müssen alle ja oder ganz Läsion entfernen. Wenn ein Metastase gibt, müssen wir Chemotherapie oder Radiotherapie planen. Wenn ist es ein basozelluläres Karzinom, das ist nur örtlich Karzinom, deswegen nur chirurgische Therapie wird sinnvoll, um mögliche Therapie zu planen, würde ich auch ein plastische chirurgische Konsil anfordern. Okay, welche Risikofaktoren kennen Sie für ein Lippenkarzinom oder hat der Patient? Ja, er ist sehr stark Raucher. Es ist ein Risikofaktor. Und auch er hat ja in der Familienanamnese Belastung für Lungenkarzinom. Ja, das ist hat weiß ich nicht, ob er hat Verbindung mit Lippenkarzinom, aber gibt es ein Familienbelastung über Karzinom. Okay, gibt es bekannte berufliche Expositionen oder welche Beruf hat Risikofaktoren für Lippenkarzinom? Ja, Herr Frau Oberasten, ich habe in diesem Thema nicht genau Information, aber ja, nach dem Gespräch werde ich recherchieren. Okay, ja, ich meine, der Patient hat eine Chemikalienkontakt Ah ja, der Patient ist oder Büroangestellter. Ja, ich habe nicht Metaller var. gefragt, aber während Untersuchung, körperliche Untersuchung, kann ich fragen, ob Okay. eine chemische ja. Hatte der Patient früher schon mal Haut- oder Schleimhautveränderungen? Ja, laut dem Patienten diese Läsionen ist erstmalig aufgetreten und bevor hat er keine Information darüber gegeben. Ja. War der Patient schon beim Zahnarzt oder anderer Arzt deswegen? Oder benutzt einige Medikamente oder Lokaltherapie Ja, behandelt? nein, wir haben keine Information über Zahntherapie oder beim Zahnarzt. Okay. Und Sie haben gesagt, die Allgemeinzustand ist gut. Ja. Patienten und Ernährungszustand Ernährungszustand ist auch gut, obwohl er ist gut. Er gut ist, hat er 12 Kilo abgenommen. Das zeigt auch ein, ja, wir können eine Metastase denken. Ja, 12 Kilo abgenommen, zeigt uns eine Metastase, meiner Meinung nach. Okay, oder gibt es Einschränkungen beim Essen, Trinken oder Sprechen? Ja, er hat kein Schluckbeschwerden. Er hat kein Inappetenz. Er hat kein Ernährungsbeschwerden. Nur hat er Laktoseintoleranz. Das ist chronische Beschwerden, denke ich. Okay, wie würden Sie klinisch die Läsion beschreiben? Können Sie wiederholen? Ja, das ist ein ulcerierende und blutige Hautläsion, ich kann sagen, Lippenläsion. Große Lokalisation. Groß ist Unterlippe, in der Unterlippe, die an der Unterlippe ulcerierende, langsam progredierende. Ja. Okay. Konsistenz, Rand, Ja, große Lokalisation. Okay. über große hat wir haben keine Information, aber normalerweise hat der Patient 2 mal 1 Zentimeter wie beschrieben. Okay. Wie grenzen Sie ein Lippenkarzinom von einem Herpes oder einer Fieseninfektion ab? Ja, wir müssen auf jeden Fall ein Gewebeprobe nehmen und mit unter pathologische Untersuchung können wir genau diagnostizieren. Okay, und denken Sie eine Basalkarzinom oder Ja. Hautkrebs Metastasen denken. Ja. Wir müssen mit Biopsi genau diagnostizieren. Okay, warum denken Sie eine Basalkarzinom? Oder Ja, das ist basal zellüler Karzinom ist auch kann auch an der Unterlippe aufgetreten, besonders im Gesicht. Deswegen differenzialdiagnostisch habe ich gedacht über basozelluler karsinom. Okay. Süremiz doldu zaten. Okay. Vielen Dank. Yavuz Seyircim ilk